Kundgabe 5834. Empfangen durch Bertha Dudde am 23.12.1953. Göttliche Führung. Ich will euch führen. Ich will euch vorangehen. Und ihr sollet mir folgen, auf dass ihr auch euer Ziel erreichet. Und ihr lasset euch dann von mir führen, wenn ihr euch willensmäßig mir unterstellt, also meinen Willen zu erfüllen trachtet. Wer in seinen Gedanken sich mit mir beschäftigt, wer mich bewusst oder unbewusst anerkennt, dass er sich abhängig wähnet von der Kraft, die ihn erschaffen hat, wer sich nun dieser Kraft unterordnet, der nimmt meine Führung an, und er ist wahrlich auf rechtem Wege, auch wenn er seinen Begleiter nicht sieht. Ich bin doch bei ihm, und er geht nun keinen Schritt eigenmächtig, sondern ich lenke ihn, wie es für sein Seelenheil dienlich ist. Und er kann sich sorgenlos meiner Führung anvertrauen. Er wird sie einst als gut und erfolgreich erkennen, wenn er den Erdenweg beendet hat und an der Pforte des Jenseits angelangt ist. Ihr Menschen seid niemals ohne Führung, doch es bieten sich auch Kräfte an, die selbst nicht um den rechten Weg wissen, die selbst blind sind und euch darum nicht führen können. Darum solltet ihr euch nicht jeder Führung unbedenklich überlassen, sondern immer mich selbst anrufen und wollen, dass ihr recht geführt werdet. Denn das ist ausschlaggebend, ob ihr von mir geleitet werdet, ob ihr denen in den Weg geführt werdet, die sehend sind und euch einen guten Führer abgeben können. Denn diese sind meine Knechte, die in meinem Auftrag tätig sind auf Erden und also auch nur in meinem Willen ihr Amt versehen, denen ich den Weg angezeigt habe, den sie euch führen sollen. Meine sorgsame Führung werdet ihr niemals zu missen brauchen, so ihr sie nur verlangt. Ich werde immer zu errufen sein, so ihr abirrt vom rechten Weg und zurückkehren wollet. Denn euer Ruf erreichet stets mein Ohr, so wie ihr mir nachfolgen wollet. Und ich will nicht, dass ihr fehlgeht. Darum biete ich mich euch als Führer an. Ich will nicht, dass ihr vergeblich wandert, so ihr einen Weg beschritten habt, der nicht zum Ziel führt. Doch auch euer Wille muss bereit sein, meine Führung anzunehmen, weil ihr dann erst reagieret auf die leiseste Lenkung, weil ihr dann erst recht gelenkt werden könnet, wenn ihr ohne Widerstand seid, wenn ihr mir aus freiem Willen folget. Doch ihr werdet das niemals bereuen, denn das Ziel, dem ich euch entgegenführe, würdet ihr niemals allein erreichen. Doch es ist mein Reich, mit all seiner Herrlichkeit, das ich denen verheiße, die in meinem Willen wandeln. Amen.